Erster Elihu begann wieder zu sprechen. Zweiter, ihr klugen Leute, hört meine Worte. Hört gut zu. Dritter, das Ohr prüft die Worte. So wie der Mund das Essen schmeckt. Vierter, wir wollen das Richtige finden. Wir wollen zusammen wissen, was gut ist. Fünfter, Hiob hat gesagt, ich bin unschuldig. Aber Gott hat mir mein Recht genommen. Sechster, soll ich lügen, obwohl ich Recht habe? Ein schlimmer Pfeil traf mich. Ich war nicht schuld. Siebter, gibt es einen Mann wie Hiob? Er redet schlecht über Gott, als ob er Wasser trinkt. Achter, er geht mit bösen Menschen. Er ist mit schlechten Leuten zusammen. Neunter, denn er hat gesagt, es hilft dem Menschen nichts, wenn er mit Gott befreundet ist. Zehnter, darum, ihr klugen Leute, hört mir zu. Gott tut kein Unrecht. Der Allmächtige tut nichts Böses. Elfter, Gott gibt dem Menschen, was er verdient. Er behandelt ihn nach seinen Taten. Zwölfter, ja, Gott handelt nicht ungerecht. Der Allmächtige ist immer gerecht. Dreizehnter, wer gab ihm die Erde? Wer hat die ganze Welt gemacht? Vierzehnter, wenn Gott nur an sich denken würde. Wenn er seinen Geist und Atem zurücknehmen würde. Fünfzehnter, dann würden alle Menschen sterben. Und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Sechzehnter, wenn du Verstand hast, höre gut auf meine Worte. Siebzehnter, kann jemand regieren, der das Recht nicht mag? Willst du den mächtigen und gerechten Gott falsch nennen? Achtzehnter, Gott sagt zum König, du bist nichts wert. Er sagt zu wichtigen Leuten, ihr seid gottlos. Neunzehnter, Gott hilft den Fürsten nicht mehr als anderen. Er bevorzugt Reiche nicht vor Armen. Denn er hat alle Menschen gemacht. Zwanzigster, sie sterben plötzlich, auch mitten in der Nacht. Das Volk wird wachgerüttelt, und sie gehen weg. Man entfernt die Starken, ohne etwas zu tun. 21. Gott sieht alle Wege der Menschen. Er sieht jeden Schritt, den sie tun. 22. Es gibt keine Dunkelheit. Es gibt keinen Ort, wo sich böse Menschen verstecken können. 23. Gott muss nicht lange auf einen Menschen warten. Er muss nicht warten, bis der Mensch vor Gericht kommt. 24. Er zerstört starke Leute ohne Prüfung. Und er lässt andere an ihre Stelle kommen. 25. So kennt er ihre Taten. Er stürzt sie in der Nacht. Und sie werden vernichtet. 26. Er bestraft ihre schlechten Taten. Alle Menschen sehen es. 27. Sie haben sich von Gott abgewendet. Sie haben seine Wege nicht beachtet. 28. Sie haben die Armen nicht beachtet. Aber Gott hört das Schreien der armen Menschen. 29. Wenn Gott Ruhe gibt, wer kann ihn verurteilen? Wenn er sich versteckt, wer kann ihn sehen? Aber er passt auf die Menschen und das Volk auf. 30. Er passt auf, damit kein böser Mensch regiert. Er passt auf, damit das Volk nicht in Fallen gerät. 31. Hat jemand zu Gott gesagt, ich will das tragen. Ich will nichts Böses tun. 32. Lehre mich, was ich nicht sehe. Wenn ich Unrecht getan habe, will ich es nicht wieder tun. 33. Soll Gott dich belohnen, weil du ihn ablehnst. Du musst entscheiden, nicht ich. Sag, was du weißt. 34. Kluge Leute werden mir sagen. Ein weiser Mann, der mir zuhört, wird sagen. 35. Hiob redet ohne Verstand. Seine Worte sind nicht gut überlegt. 36. Ich wünschte, Hiob würde immer weiter geprüft. Er widerspricht wie ein Sünder. 37. Er macht noch mehr Böses zu seiner Sünde. Er spottet hier vor uns. Und er redet viel gegen Gott.